WDR 3 Konzertplayer. Das ist Bielefeld. Das ist Bielefeld. Das sind die Mittwochskonzerte der Musikkulturen. Wir sind live im Kammermusiksaal der Rudolf-Oetker-Halle. Ich bin Babette Michel. Guten Abend. Das Kulturamt der Stadt Bielefeld und WDR 3 laden Sie ein zu einem Madagaskar-Abend. Wir erleben Liedpoesie und moderne Madagaskar-Roots von der großen Insel im Indischen Ozean, der viertgrößten Insel der Welt. Kraftvolle Stimmen, Gitarren, Geige und Flöte und typisch madagassische Instrumente wie die Bambusröhren Zitavaliha. Und als erstes begegnen wir einem genialen Duo. Beide sind Sänger, Liedermacher und Gitarristen. Beide sind Poeten. Beide werden in Madagaskar und in der madagassischen Diaspora stürmisch gefeiert, als Helden der madagassischen Musik, als Künstler, die die Ereignisse in ihrem Land seit Jahrzehnten musikalisch kommentiert haben, als Musiker, die sich von der kulturellen Vielfalt der Insel inspirieren lassen, als Männer, die Kultbands gegründet haben, Gruppen wie Mahaleo und Lolo Sinitarini. Und diese beiden sind heute als Duo bei uns. Herzlich willkommen, Dama und Erik Manana. Thank you. Eric Manana und Dama, Liedpoesie aus Madagaskar mit zwei der berühmtesten und beliebtesten Musiker dieser Insel vor den Toren Ostafrikas. Die Reise hat in einem sehr kleinen Dorf an der Ostküste Madagaskars begonnen. Da gibt es einen Bahnhof, wo ab und zu auch ein Zug vorbeikommt. Und was dann auf dem kleinen Bahnsteig von 2x3 Metern passiert, darum ging es in dem ersten Stück von Eric und Dama. Wenn man Dama fragt, wie er heißt, dann sagt er Folgendes. Comment tu t'appelles, Dama? Rasulufun Rausulu Zafi Mahaliu. Ja. Rasulufu Ndrausulu Zafi Mahaliu. Madagaskar ist das Land der langen Namen, aber es wird auch gern abgekürzt, sodass dann irgendwann Dama Mahaleo draus geworden ist. Mahaleo, dieser Teil in Damas Namen, bedeutet so viel wie frei, unabhängig. die Kraft zu gewinnen, zu widerstehen. Und genau um diese Werte ging es, als Dama in den frühen 70ern als junger Student der Soziologie zusammen mit Kommilitonen eine Band gründete, die bei den Studentenprotesten damals auftrat, die sich für madagassische Werte und Kultur in der nachkolonialen Zeit stark machte, für die Sprache Malagasch statt des Französischen der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Eine Band, die für madagassische Identität steht, bis heute. Mahaleo, diese Band ist seitdem landesweit populär. Einer der größten Fans von Mahaleo war damals Eric Manana, der übrigens auch einen vollständigen, langen, klangvollen Namen hat. Eric, comment tu t'appelles? Raphilippo Manana, Eric Ari Sulufu. Damas Bruder Raul, auch Mitglied von Mahaleo, hat den jungen, begeisterten, talentierten Eric damals gefördert. Schon als Eric ganz klein war, hat er sich das Spiel auf der Gitarre seines Opas autodidaktisch beigebracht. Später hat Eric Manana seine eigene, so wie Mahaleo, hochgeschätzte Band gegründet, Solo Sinitarini. Eric hat einen Wohnsitz in Bordeaux. Seit über 30 Jahren ist er in Frankreich und hält dort die Hochlandmusik Madagaskars und die Liedtradition der Hauptstadt Antananarivo lebendig. Dama lebt, wenn er nicht auf Tour ist, weiterhin in Madagaskar an der Westküste. Er hat eine Farm, die ökologische Projekte mit alternativen Formen des Reisanbaus entwickelt. Und er war auch Abgeordneter in der Nationalversammlung und sogar Präsidentschaftskandidat in Madagaskar. Beide, Dama und Eric, haben sich nun zu einem Duo zusammengetan, um ihre Kompetenzen zu vereinen. Wir können uns davon überzeugen, heute in diesem WDR3-Konzert, in der Reihe Mittwochskonzerte der Musikkulturen, vorm Gobelin des Kammermusiksaals der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld. Weiter geht's mit einem Schlaflied. Dama und Eric Manana. Zusammen. Noch einmal. Gut. Fauna le tambayita kuriatawe Mula tangen da te kanana te amatswa. Si asane paras kanana te rats. Yeah, at pecha rufia da taru marata filupine. Si charu mamutsa yara karukza mam filafilo. Natakufa guave kafare paswa. Takufa uabe kavare fetia, atu picha rufira taru maranza mfilu filu ati taru mamuza yara rukza mampila pila. Tuturi eni fale, atau picha ra tutwe, isi kifana mbade, asi tapuni tumwe. Yeba unale, samba yita kuni yatawa. Yeba unale, samba yita kuni yatawa. Yeba unale, samba yita kuni yatawa. Samba ye takunia tawe, faunale. Antipika rufiara tsara antipika romaranza mpilofi antipika antjaroma montayaraka antipika rokisamba mpilofi antipika tuto ireny farle ato vitara tutoa iseke fanambadia untumpo ataoko faguabe kabare paisho nataku fauabe kabare fetsia nanale paunale paunale paunale. Sei raggiano ti a ferchiu, ta caiceno nuore ti chiu. Nenu, nenu, na hanzu, sei la la nonu isuracu. Anza ni una tevana, ci am piuva, non piemo già. Funzi chiami fammi, mi ha letto catari. Serrata non ti ha feri giù, ta caita non muoreti giù. Anzani una tevana, ti am piuvana piemuta. Funzi chiami fanghi, mi alletu catari. Velu malavi, rurisciente tu male. Te unu firati, ti nanamna o male. Fahana, fammi fanninchio paga, mi ancia manaina, che si furcio brava. Ti tia bagno, ci tati masate, ci vitano e a pari del miano, o sanati. Chiavano non mami chiù, famami tu mi tani chiù, fimbino zar pawaru facu, rasenda mi sinizi tu, fitizi nangalarino, camela la misai fa. Nia reta na fambate usambata Fitia vanonu mamikyu Famamitu nitanikyu Fimbinu tsara fawarufaku Rasena misinititu Fitici nangalarina, come un lala nisai fa, e la mia retta na famba di usamata. Velu malavi runi, sento tu mani, prelu firazi, sinanamna umali. La la non mi suracu anzani una tevana sia più vana che muta funzi chiami fanghi gnagnale tu catari. Zwei eigenwillige Komponisten und Poeten, Sänger und Gitarristen, Dama und Erik Manana, heute live in Bielefeld. Unter anderem mit einem Liebeslied, das in Madagaskar oft bei Hochzeiten gesungen wird. Sie sind jeder für sich berühmt in Madagaskar und außerhalb, als Solokünstler, aber auch mit ihren Bands. Wie gesagt, Dama mit Mahaleo, die als erste madagassische Band die Ehre hatte, im Pariser Olympia aufzutreten. Das war 2007. Und Erik mit der ebenso legendären Gruppe Lulu Sinitarini 2013 feierte Erik ebenfalls im Olympia 35 Jahre Bühnenkarriere. Man könnte meinen, dass es da vielleicht eine Konkurrenz gibt zwischen den beiden, aber nein, dass Erik und Dama jetzt als Duo unterwegs sind, auch gerade ein Duo-Album produzieren, ihre jeweiligen Solostücke im Duo aufführen, gemeinsam komponieren, also gemeinsam Neues schaffen, das ist eher ein Zeichen von Zuneigung, von Liebe. Fast wie eine Hochzeit zwischen den führenden Köpfen der beiden alten, großartigen madagassischen Bands. Und jeder bringt seine Vorlieben ein. Dama, die bluesgeladene Gitarre und Mundharmonika und den folkigen Liedermacherstil. Erik, ganz stark auch die traditionellen Rhythmen Madagaskars, die er bei jeder Reise auf seine Heimatinsel neu entdeckt. Den Madagassen unter uns fallen auch die humorvollen Feinheiten im Zusammenspiel auf, die Freude von Dama und Erik, wenn sie sich gegenseitig erkunden und überraschen und das, was der andere mitgebracht hat an eigenen Solostücken, auf jeweils neue, unerwartete Art variieren. Und das Schöne ist, dass sich der alte und der neue kritische Geist der beiden Poeten verbinden und dadurch die Liedpoesie aus Madagaskar in neue Dimensionen gebracht wird. Dama und Erik jetzt weiter bei uns im ersten Teil unseres WDR 3 Live-Konzerts in der Reihe Mittwochskonzerte der Musikkulturen. Nale pastas da mantiru valuni pianati ni universite Nale pastas di jereu antincha ni zavamisha Maru maru rau zavamishi tanzoro toma diru valu Ani sanzale tatara ni adamalandi Tatara maran zanle rumia Mishi bibi ti adu dure naro zema ita tsumazuma nambara Bibi angamba bibi lava wana tuna una fin bararata Nishvayini, falu futa kaye babaka bararata zinar tapang tataratam yulo Tu era na mishile bibi Kanyara duzan fatima zanani Zanzu manane lube, luaranu madeo Manunda kalemu na una, na etera na fadea Zanzu manane lube, luaranu madeo Manunda kalemu na una, na etera na fadea Tatara marun zan leruna Mizararu war ni fitunran Awa farraishan madiru valu Mizararu izerane basantun rava waka Nirae fitunra panzakan Zewetine lebena farraishana Ni faharua Tiani fitunran razana Kaya damalandun tundan zanya mani madero malo ale mapole tumba tumba boka sate tumba we tumba boka san tumba ni madero malo ale mapole tumba mtunda boka sate tumba we tumba boka na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na tatara tatara maranzan le runa ya damalam de panza kamen tarana kreo patsa kataloa izy no raha mandeha tanana tatana ni fomba razana Pianata, Avanemini, Avanemini, Uniberisite, Ginar, Tapanakata, Pitaina, Chituta, Nominata Malandi, Tawalat, Sumana, no Panzania, San Sumanade Lube, Tawada Pitaina, Sanayendo Razambe, Umbetagawa, San Sumanade Lube, Tawada Pitaina, Sanayendo Razambe, Sumbulantaya. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na tatara marunzalerunga na le fastas kama biru balu ndana chini muni berishite na le fastas zire andin kani zava misha maru maru zava mishi tanzaro tomadero balu ale san sane the last song. A song from the deep south of Madagascar, blues. Suke homba mingabi me uwe viti etuye Suke homba mingabi me uwe viti etuye Suke hume mafana randu zite yanzo bako Suke hume mafana randu zite yanzo bako Suke homba mingabi me uwe viti etuye Suke homba mingabi me uwe viti etuye Matra zuki humbi kutiapi talaku lamba fitafi peraku tamari hase Ibu tawase marare rau zuki Umarare rau zuki mangingitsi tia pandria o mangingitsi nyawa pandria tanu ku fasa mak halke ti hapisera mati ferile marare rauzuke o marare rauzuke zuke me mafala zuke me mafala. Dama Mahaleo, Dama und Erik, Erik Manana. Klänge von einst und heute, Zeitgeschichte, moderne Liedpoesie, Blues in Malagasch, der Sprache, die die Madagassen eint, ganz gleich welcher Ethnie sie angehören. Madagaskar im Fokus, heute bei uns im WDR3-Konzert, live aus dem Kammermusiksaal der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld, in der Reihe Mittwochskonzerte der Musikkulturen. Das war der erste Teil des Konzertabends. Beide kommen wieder, Erik und Dama. Nach der Pause ist Erik im gemeinsamen Projekt mit seiner deutschen Partnerin Jenny Fuhr auf der Bühne. Ihr Projekt heißt Madagaskar Roots Band und speist sich aus den Rhythmen des Hochlandes von Madagaskar. Unsere WDR3-Hörerinnen und Hörer entführe ich jetzt schon ins Hochland mit WDR3-Live-Aufnahmen vom Hiragassi-Musiktheater der Tarika Rajon-Marie, eine Gruppe, die 2010 aus dem Hochland Madagaskars nach Deutschland gekommen ist, um bei den Klanglandschaften in Mülheim an der Ruhr aufzutreten. Geht es zu beim Hiragassi. Es wird getrommelt, gegeigt, gesungen und getanzt. Es werden Trompeten geblasen, akrobatische Kunststücke gezeigt und Lebensweisheiten erzählt. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist Hiragassi, die Musiktheatertradition der Reisbauern im Hochland von Madagaskar, lebendig. Volkskunst auf einem hohen musikalisch-theatralischen Niveau. 2010 war eine der ältesten Hiragassi-Theatertruppen der Insel, die Compagnie Rajon-Marie, zu Gast in der Reihe Klanglandschaften im Mülheimer Theater an der Ruhr, um in typischer Rundum-Darbietung erstmals ein deutsches Publikum zu faszinieren. Ganz wichtig in diesem Spektakel war Hasina Samoelinandja, der traditionelle Hiragassi-Conferencier, auch Kabari-Redner genannt. In dieser von WDR 3 aufgezeichneten Performance sprach Hasina Samoelinandja Deutsch. Hochverehrte Damen und Herren, ein Sprichwort sagt bei uns, dass der Topf auf das Feuer gestellt werden muss, damit das Essen gekocht wird. Und wir müssen heute Abend vor Ihren Augen stehen, damit wir unsere Botschaft zu Ihnen vermitteln können. Deswegen, meine Damen und Herren, bitten wir um die volle Aufmerksamkeit. Wir sind die Gruppe Rajon-Marie. Wir stammen aus Fianarivo, in der Nähe von Antananarivo, Hauptstadt von Madagaskar, eine schöne Insel in der Indischen Ozean. Meine Damen und Herren, wenn wir heute Abend vor Ihnen stehen, haben wir Tausende von Kilometern zurückgelegt. Wenn wir heute Abend vor Ihnen stehen, haben wir die längste Reise gemacht, die wir seit je gemacht haben. Meine Damen und Herren, wir haben diese Reise gemacht, weil wir in unserem Herzen etwas tragen. Was wir in unserem Herzen tragen, die Liebe zum Hiragassi! Mit ihrem Applaus empfangen wir die Tänzer und die Tänzerinnen, die Sänger und die Sängerinnen von der Gruppe Raschau-Marie. Meine Damen und Herren, der Frühling steht vor der Tür. Deswegen möchten wir gerne ein Stück Sonne aus Madagaskar durch dieses Konzert bringen. Die Sonne, eine große Meisterin, die den prachtvollen Morgen, den Frühlingsgarten erleuchtet. Die Sonne, so eine Meisterin, die den Schmetterlingen ihre Farbe wiedergibt. Und die Schmetterlinge, die nacheinander von jeder Blüte das Gesicht streichelt. Diese Sonnenstrahlen beleuchten zuerst die Spitze der Bäume. Diese Sonnenstrahlen erleuchten zunächst unsere Seele. Wir möchten gern, dass diese Sonnenstrahlen unsere Herzen erleuchten. Deswegen fangen wir mit einem Luahira an. Luahira heißt einfach ein Gebetslied. Tarkera Jean-Marie, Rai Ru Tel Ndawar. Thank you. Zany ataoko no atao fa sao tsy mety aminao. Das ist meine Damen und Herren, der Titel des ersten Liedes. Frei übersetzt bedeutet das: Versuch bloß nicht gerade nachzumachen, was ich tue. Das passt dir vielleicht nicht. Diesen Titel kann man so verstehen: Sei froh, wie du bist. Mein Leben kannst du vielleicht nicht führen. Mein Leben kannst du bestimmt nicht ertragen. Meine Damen und Herren, hier stellen wir uns als Madagaskar vor. Hier stellen wir uns als Bauern vor. Ja, hier stellen wir uns als Bihiragasi vor. Hiragasi ist unser Leben, ist unsere Schule, ist unser Alltag, ist unsere Arbeit einfach. Hiragasi ist auch unsere Demokratie. Hiragassi, präsentiert vom Ensemble Tarika Rajon-Marie und seinem Kabari-Bühnenmoderator Hassina Samueli-Nanja. Bäuerliches Musiktheater aus Madagaskar, aufgenommen von WDR3 vor 6 Jahren in der Reihe Klanglandschaften in Mülheim an der Ruhr. Ein kleiner Ausschnitt heute Abend bei uns im WDR3-Konzert. In Kürze schalten wir wieder live in den Kammermusiksaal der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld zum 2. Teil unseres Mittwochskonzerts der Musikkulturen, zu dem uns dann die Madagaskar Roots Band einlädt. Willkommen zurück im Kammermusiksaal der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld. Madagaskar steht im Fokus in diesem WDR3-Konzert in der Reihe Mittwochskonzerte der Musikkulturen. Madagaskar wird wegen seiner einzigartigen Natur auch der 8. Kontinent genannt. Genauso einzigartig ist auch das Kulturgemisch aus ostafrikanischen, südostasiatischen, nahöstlichen und schließlich europäischen Einflüssen. In der Konzertpause haben unsere WDR3-Hörerinnen und Hörer Live-Aufnahmen des Musiktheaters Hiragassi gehört. Das ist das Kunstspektakel der Reisbauern im Hochland der Insel Madagaskar. Erik Mannana liebt diese vielfarbige Musik seit langem. Als Kind ist er seiner Mutter immer davongelaufen. Sie hat ihn dann schließlich gefunden, immer bei diesen bunten Hiragassi-Festen, bei denen auf hohem künstlerischem Niveau gesungen, gedichtet, musiziert und getanzt wird. Erik hat in seiner Musik immer schon verschiedene Musikstile Madagaskars integriert. Sein Traum ist es aber schon lange, sich ganz konzentriert der Hochlandmusik zu widmen. Und das verwirklicht er jetzt mit einer Deutschen, einer Kölnerin. Jenny Fuhr. Jenny Fuhr ist Erik Mannanas deutsche Partnerin. Sie ist Ethnologin, hat madagassische Musik erforscht und studiert, aber da ist noch viel mehr. Sie ist auch selbst begeisterte Musikerin mit Geige und Blockflöte. Bei Jugend musiziert hat sie ihre ersten Preise abgeholt und damals hätte sie sich mit ihrer klassischen Ausbildung natürlich nicht träumen lassen, mal mit Erik Mannana im Palais du Sport von Tana, der Hauptstadt Madagaskars, zu spielen oder im Pariser Olympia oder der Berliner Philharmonie oder hier in Bielefeld. Und ja, ich finde es frappierend, wie sich Jenny in die madagassischen Lieder, in die Sprache Malagasch, in das gesamte mündlich überlieferte Erbe der Insel einfühlt. Erik und Jenny haben gemeinsam eine Gruppe gegründet, die Madagaskar Roots Band. Sie tritt in verschiedenen Besetzungen auf. Heute sind sie zu viert, später zu fünft, wenn Dama Maleo noch mal mit auf die Bühne kommt. Außer Erik, der Gitarre spielt, und Jenny mit der Flöte und der Geige, Instrumenten, die auch in der Hiragassi-Musik wichtig sind, sind heute Radu und Passi dabei. Radu Rakutu Rahalai mit der Cajon. Seit einem Jahr ist Radu in Paris und schon jetzt ein gefragter Mann in der Pariser Jazzszene. Und Passi Rakutu Malala mit Perkussion und Bambusröhrenzither Waliha. Passi, einer der besten Waliha-Spieler in der madagassischen Diaspora. Alles Weitere wird Ihnen in dieser zweiten Konzerthälfte von Jenny Fuhr erzählt. Hier sind sie, Erik Mannana und Jenny, Radu und Passi, die Madagaskar Roots Band. Herzlichen Dank. Wir reisen blitzschnell an die Ostküste nach Madagaskar. Vielleicht erinnern Sie sich das allererste Stück, was Dama und Eric in der ersten Hälfte gespielt hat, Barikaville, was von diesem Zug erzählte. Genau in diesen Ort ist Eric vor einigen Jahren gereist, um den passenden Videoclip zu diesem Lied zu drehen. Und während er dort war, ist er in noch ein kleineres Dorf gekommen. Und wie es so ist, abends versammeln sich die Menschen von dem Dorf. Und es war ein alter Akkordeonspieler dabei. Und dieser alte Mann hatte ein noch viel älteres Akkordeon dabei, was eigentlich so aussah, als würde da überhaupt kein Ton mehr rauskam. Völlig zerlöchert und ja, recht alt. Und mit diesem zerlöcherten alten Akkordeon hat dieser alte Mann in dem Dorf so viel Staub aufgewirbelt und die ganzen Leute zum Tanzen gebracht, dass diese Geschichte Eric zu dem Lied inspiriert hat. Taralila and Rastadak. Tarali na masara ka, terena mutkeli si famare sako. Mi dura tu fula ya tapana no. Ni yakatan tu magabelu laio na vadita nuru antice Niara nuru na kama finata be Medura tufula ya tapana novo Niaka tantu na kavenu tzitako Laio na vadita nuru antice Niara nuru na kama finata be Ra, kitani base sa via vrosu maretuna Ra, kitani base sa na kuwa vela nara nekwa Ra, kitani base sa mbao meu sigara mantola Ra, kitani base na na bari ya tamisele jo Ra, kitani base sa via vrosu maretuna Ra, kitani base sa na kuwa vela nara nekwa Sie kann so bitter sein und doch so süß. Sie kann so gut tun und gleichzeitig so wehtun. Es ist manchmal wie eine Krankheit, an der man sich aber unbedingt anstecken möchte. Und das nächste Lied sagt, wenn man die Krankheit einmal hat, vielleicht sollte man sich gar nicht so schnell auskurieren, denn wer weiß, was morgen kommt. Thank you. Gavi, Marari Fatara, di fitti avanti, mananda lubo, mangiti numami, di fitti avanti, avavo, matiro, matiro, bogo, ambolu, ani, ani, fameti, padi, capuzzi, naiani, schiure, palane. Ne fama gaga, fana in una tappa, are di ti fui tu sai tu si già non andai sveglie. A buai ni lucani te ne bufali di a bulla la mia nuova ne fa catire na wa. Ara ra di che ni bulla mami mi ura burragna wa pude di bulla ti tu la cantavo. Oh oh. Samalala yena uze turufiti ya mandalo Fanyuturie saruto, saruta Die schönste Liebe kann zu Ende gehen und davon berichtet das nächste Lied, nämlich, dass man das, auch wenn es sehr, sehr traurig ist, vielleicht besser mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln im Gesicht nehmen sollte. Der Text ist ein bisschen, er wurde verlassen, aber alles, was mir bleibt, ist dein Parfüm auf meinem Kopfkissen und wie Sie hören werden, es klingt alles andere als betrübt oder traurig. I'm not Ein Gedicht eines der berühmtesten Dichter Madagaskars, Radu, der bereits verstorben ist. Es erzählt von einer etwas verrückten Blume, die einfach nicht welken möchte und alle anderen Blumen in den Schatten stellt. Erik hat sich bei der Melodie inspirieren lassen von einer irischen Melodie. Vielleicht hören Sie es raus. Vunicchiaso dalla tal, vunicchiaso timisain, famaniri samire rienia tani caracai, manu di dinaret, e faringi tafuku e fatapita matu rizi riri numifu nifuku kuatale timba mai manatinwe nireta ramangino sambula minwe bulate na matia la fitia va kutalo bula velu na wampu cuisine tim tata mamu di Unica sua dalla tale ci mi sanno ma ni risa mi rerie nianta ni caracai ma non ti dina reta ringi tapuku tapita maturie isi reri non mi fu Ni fuku kuatale timba mai manatinwe ni reta ramangino sambula minwe bulate na matiaru la vitia bakutalo bulavelu na wampu kwizi timtata mamu Bevor wir Dama gleich zu uns auf die Bühne bitten, wollen wir noch eine letzte Geschichte in einem Lied erzählen. Und zwar geht es darum, dieses Instrument haben Sie ja schon gesehen, die Valia. Drumherum, das ist übrigens das Innere aus Fahrradbremskabeln. Passi hat ganz schön dicke Hornhaut an seinen Fingern. Und dieses Instrument und der Klang vor allem dieses Instrument bedeutet für viele Madagassen gerade auf dem Hochland sehr viel. Und dieses Lied, was Erik geschrieben hat, beruht auf einer wahren Geschichte, die einem Freund von ihm passiert ist. Der ist nämlich im tiefsten Winter, das kann man sich auch gerade ganz gut vorstellen, aus Madagaskar weggereist und in Europa angekommen und hat den Fehler begangen, mitten in der Nacht eine kleine Kassette, die er mitgebracht hatte, zu hören, wo eben auch Musik drauf war, einer Gruppe Nianzali, wo die Valia vorkam. Und er konnte nicht anders, hat am nächsten Morgen seine Koffer gepackt und ist sofort wieder nach Hause gereist. Thank you. valia tukanani wan mandi tukati fukutura tan tafi tukananda kira kamite pte ebi sadi miangula ira faizere totaza keri miyamna ye tabuke tamati maswan mamenu nilua kwe enyo Femali atukanani wan malasa yeriteri tavinan atinonya kutauta kamati arferi Fere ataninulu nati ya ye anikatauni yebuna mamaye nyatireri tiambutilam kamila ipituke enyo Ay zare, lela ni tamanga manga ni kasi chara malala kwe, matia we, na uru kutere wenta keli, rawe tan raisine, ume kufelu malava reti, Fachari feubali, mitunda nya patava tintin, mutima laki laki ndrovarine, trauvarino. Die Madagaskar Roots Band, Erik Manana und Jenny Fuhr, Passi und Rado. Und mit Dama bekommen Sie gleich Verstärkung für das große Finale. Madagaskar im Mittwochskonzert der Musikkulturen, live übertragen im WDR 3 Konzert aus dem Kammermusiksaal der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld. Veranstaltet vom Kulturamt Bielefeld mit WDR 3 als Medien- und Kulturpartner. Die Madagaskar Roots Band spielt auch morgen Abend im Sendegebiet von WDR 3 und zwar im Lutherhaus in Osnabrück. und am Samstag, dem 16. Januar, dann in Bad Honnef in der Reihe Folk im Feuerschlösschen. Wir verabschieden uns schon mal von unseren WDR3-Hörerinnen und Hörern, denn 22 Uhr ist unser WDR3-Konzert zu Ende, auch wenn es hier im Saal noch eine Weile weitergeht. Für Ton und Technik haben gesorgt Tim Büchsenschütz und Katharina Kiefer, Margret Weber und Klaus Theiss, Patrick Huth und Hendrik Eskens. Produktion und Redaktion Karin Rapsch, Werner Fuhr, Bernd Hoffmann und Werner Wittersheim. Ich bin Babette Michel und wünsche noch eine gute Nacht mit WDR3. Und jetzt mit dem Finale der Madagaskar Roots Band featuring Dama. Yeah! WDR 3 Konzertplayer. Mehr zu den Angeboten von WDR 3 auf wdr3.de.